Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Hola. Hola, ¿cómo estás? Keine Ahnung, was ich darauf sagen soll. Das habe ich noch nicht gelernt. Weil du nicht weißt, wie es dir geht, auch? Oder nur, weil du es einfach nicht gelernt hast? Weil ich nicht weiß, wie ich jetzt ausdrücke, dass es mir sehr gut geht. Ja. Dann sollen wir vielleicht noch mal eine Woche warten, bis du die entsprechende Lektion erledigt hast. Ich weiß nicht, ob das in den nächsten paar Lektionen kommt. Ich habe auch keine Ahnung, wie schnell ich jetzt dann weiter lerne. Aber wir sprechen heute über ein Thema, und ich habe auch keine Ahnung, wie man Glück auf übrigens übersetzt. Wir sprechen heute über ein Thema, das du vorgeschlagen hast, und deswegen überlasse ich jetzt einfach mal dir das gesamte Moderieren, weil ich habe keine Ahnung, was uns jetzt wirklich erwartet. Ja. Glück auf. Jetzt muss ich moderieren. Das hat mir keiner vorher gesagt. Also wenn du mir das vorher gesagt hättest, dann hätte ich kein Thema vorgeschlagen. Also wir können an dieser Stelle festhalten, dass ich das Vorschlagen von Themen sein lassen werde. Das hast du dir jetzt selber zuzuschreiben. Ich bin raus an dieser Stelle. Schön war's mit euch. Tschüss. Nein. Ich weiß ja nicht, wo die Reise hingehen soll in diesem Thema. Wir besprechen über eine App, in der man Sprache lernt. Fragezeichen. Tatsächlich fiel es mir ein, weil wir es ja geschafft haben, vor ein paar Tagen auf Duolingo unsere erste Freundesmission zu absolvieren. Haben wir, ja. Okay. Ich mach da einfach nur meine Aufgaben durch und keine Ahnung, ich krieg da irgendwie mit, dass irgendwelche Menschen irgendwelche Streaks haben und ich da jetzt irgendwie Freundesstreaks und Freundesmissionen und was weiß ich was. Ja. Weißt du, was deine Streak ist? Wie viele Tage ich es am Stück geschafft habe, nicht aufzuhören, damit das ja mal zu machen. Also jeden Tag zumindest einmal kurz diese 13 Wörtchen-Tests da zu machen, ist schon quasi die Aufgabe. Und wenn ich das dann 15 Tage schaffe, dann habe ich 15 Streak. Wenn ich 17 Tage gemacht habe, dann habe ich 17 Streak. Richtig. Wichtig ist einfach nur, dass ich nicht einen Tag im Koma liege. Das ist richtig. Wobei, dafür gibt es den Streak Freeze. Aber das war ja nicht die Frage. Weißt du, was deine Streak ist? Also, ich glaube 17 oder so. Okay. Bist du seit, hast du schon unterbrochen? Nein. Woran liegt das? Weil es halt wirklich schnell und einfach ist, diese kurze Streak mal kurz runter zu rocken. Also dieses 14 oder 13 oder 12 Wortdinger am Tag ist halt wirklich nicht so schwer. Mhm. Und mal ernsthaft, Spanisch. Spanisch. Ja, ich mach das ja Spanisch. Du machst ja Niederländisch, ne? Unter anderem, ja. Und Englisch immer mal wieder, weil mein Niederländischkurs auf Englisch ist. Und ich manchmal vor diesem Phänomen stehe, dass ich ganz genau weiß, was mir dieser Satz sagen soll und ich den verstehe, aber mir dann eine englische Vokabel fehlt. Das ist so das Problem, was ich manchmal mit Duolingo habe. Aber ich bin ja tatsächlich auch mit meinem Niederländischkurs schon durch und mache nur noch meine täglichen Auffrischungsübungen da drin. Es gibt dann irgendwann ein Ende. Es gibt ein Ende. Ich glaube, bei den größeren Sprachen ist das Ende später erreicht. Diese Kurse werden ja auch regelmäßig geupdatet. Niederländisch ist jetzt mehr so eine exotische Sprache. Wie gesagt, den gibt's auch gar nicht auf Deutschen. Also es gibt gar keinen für Deutschsprachige. Da, okay. Die Niederländisch ist exotisch. Ja, würde ich jetzt mal, also Niederländisch ist durchaus exotisch, keine Ahnung, wie viele niederländische Muttersprachler es gibt. Lass es mal 20 Millionen sein. Ja, möglich. Also ich denke, es dürften auf jeden Fall mehr sein, als du jetzt gerade mit exotisch. Also im Vergleich zu Deutsch beispielsweise ist es schon eine exotische Sprache. Also so viele Menschen sprechen ja gar nicht Deutsch. Also nee. Schwaben sprechen zum Beispiel Schwäbisch, Bayern Bayerisch, Sachsen Sächsisch. Ja. Hessen hässlich. Das hast du jetzt gesagt. Ich sag übrigens gar nicht so schlecht, etwa 25 Millionen Muttersprachler. Und Vatersprachler? 30 Millionen. Na süße. Väter sprechen ja auch manchmal, ja. Ja, genau. Man kommt mit Niederländisch international ganz gut durch, zumindest wenn man irgendwie auf Curaçao oder Sint Maarten oder so ist, oder in den Niederlanden halt. Bei Belgien wird es schon wieder schwierig. Ja, aber ich glaube, mit Spanisch kommt man durchaus weiter. Keine Ahnung, ich kann sagen, dass Pablo ein Taco ist mit Milch. Was übrigens mein Spanischkurs tatsächlich prägt. Also wenn da steht Pablo S und ich muss dann jedes Mal überlegen, ist er Timido oder ist er Taco? Und ich die Entscheidung habe zwischen Mi Abuela es ja. Taco, Timido oder Simpatica. Ja. Dann muss ich mir jedes Mal denken, nein, mein Opa ist ein Taco, und zwar ein Taco mit Milch. Taco con leche. Jedes Mal, du sitzt da jedes Mal dran und denkst so, nein, du willst nicht, das. Nein, ja, ich weiß, es ist Timido. Ja, ist okay. Die Auswahl der Adjektive ist übrigens auch sehr lustig. Mhm. Timido, also ja. Schüchtern, ja. Gracioso, witzig ja. Und simpatico, nett. Ja. Die wichtigsten drei Eigenschaften sind witzig, schüchtern und nett. Ja. Warum nicht? Keine Ahnung. Irgendwo musst du ja anfangen. Also ja. Ich kann dich an der Stelle auf jeden Fall beruhigen, weil meine Erfahrung mit Duolingo ist ja, dass man keine Sprache lernt, sondern man lernt einzelne Sätze zu sagen. Aber also da sind echte Perlen bei. Ich habe mal so mitgeschrieben, tatsächlich, als mir das Thema gestern kam, was ich denn heute Morgen für Sätze wiederholt habe. Und einer dieser Sätze war: Die Ente, die Kuh und der Bär gehen auf den Jahrmarkt. Sätze, die man in seinem Leben wirklich braucht. Und mein absoluter Lieblingssatz, über den ich mich immer wieder freue, ist: Das Kaiserreich baut eine Waffe, die wie ein Mond aussieht. Ja, manchmal. In welcher Sprache? Auf Niederländisch. Het Kaiserreich baut ein Wappen, die op een man lijkt. Weil ich glaube tatsächlich, also Duolingo nimmt sich manchmal einfach irgendwelche Sätze aus der Popkultur. Oder macht Popkulturreferenzen, weil Kaiserreich ist halt das Imperium. Ne? Ein Imperium ist ja ein Kaiserreich. Aha. Ja. Was Palpatine davon? Weiß ich nicht. Ne, er ist ja in der ursprünglichen deutschen Synchronisation war er ja der Kaiser. Ja. Ja. Also ich kann dich beruhigen, du wirst nur sehr sinnvolle Sätze auch im Spanischen lernen, die du in deinem Arbeitsalltag oder deinem Datingalltag oder in deinem Urlaubsalltag total gut gebrauchen kannst. Und sei es, um Star Wars Fachsimpel einzuführen. Toll. Ja, ich habe nur gesehen, es gibt irgendwo so Grammatikhinweise und was ich meine, das Witzige ist ja, im Spanischen hast du ja auch irgendwelche komischen Accents, die musst du gar nicht schreiben. Mhm. Das macht mich auch fertig, weil bei sie, also ella, ist ja auf dem A hinten noch so ein Akzent, glaube ich, drauf. Ja. Den musst du nicht. Sein. Da ist ein Akzent. Entweder auf dem E vorne oder auf dem A hinten. Irgendwie. Wenn auf dem E, weil es ist ja ein reines Betonungszeichen und du betonst vorne. Aber das wird mir gerade zu fachlich. Ja, Fakt ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt eine Sprache lerne, sondern eher so, dass ich da wie bei Candy Crush einfach Level löse und mich da irgendwie durch sneake irgendwie so im Sinne von okay, Abuela, steht ja nur ein einziges Substantiv, Großmutter, Großvater, ja Großmutter, ja genau, das ist es. Aber trotzdem gehst du jeden Tag rein und machst deine Übung. Das finde ich sehr vorbildlich. Ich mache das ja tatsächlich seit mittlerweile irgendwie 970 Tagen oder sowas. Ich glaube, meine einzige Motivation, um das durchzuziehen, ist zu sehen, was passiert, wenn ich die Streak vierstellig habe. Wahrscheinlich nichts. Ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht, zu welchem Jubiläum das genau war, hat sich mein App-Icon verändert und seitdem ist der Vogel on fire. Diese Eule. Ja, ja, ja, das ist ja eh sowas. Ja, on fire ist aber mir jetzt auch so, er hat zumindest leuchtende Augen. Ach, du bist 17. Nee, also warte mal, ich halte das und mal er so. Sagt, und er sagt mir, du fehlst mir schon. Also ich finde das schon über. Das ist sehr schön. Ich halte ihn dir mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Der ist da irgendwo im unteren Teil. Da, wo die eins. Ich sehe noch nicht. Nee, nein, mach mal bei Gelegenheit einen. Ja. Ich mache ihn bei Gelegenheit einen Screenshot. Jedenfalls meiner brennt. Das ist sehr hübsch. Also sie motivieren einen schon. Ich habe es irgendwann mal morgens gemacht, auf dann habe ich ein Abzeichen bekommen, dass ich ein Frühaufsteher bin. Und du denkst, ja, okay. Hast du super? Ja. Okay, ich nicht. Aber auch nur aus Gründen. Ich zahle dafür nicht. Hä? An dieser Stelle vielen Dank für das gratis Family-Abo. An den edlen Spender. Das Family-Abo, da kannst du jeden beliebigen reinladen und ich glaube, es gibt keine Limitierung, wie viele da drin sein müssen. Das ist, glaube ich, auch so eine Nudging-Sache. Also Duolingo ist ja eigentlich keine Sprachen-App, sondern das ist eigentlich für App-Entwickler, ist das so ein Lehrbuch, wie nudge ich Leute durch Gamification in Sachen rein. Ah ja. Also, oder? Also, wie du meinst, das ist so easy peasy und ich habe tatsächlich voll den Stress mittlerweile wegen, weil ich immer die dreifache XP haben möchte für den nächsten Tag. Das ist mein tägliches Arbeitsziel. Und ich will. Was die XP angeht, ist es mir sowas von egal. Ich mach meine 2-3 Runden am Tag und dann ist gut und manchmal auch nur eine Runde am Tag, dann. Ich habe ja irgendwann, da gibt es irgendwie dieses, ja, du darfst 3 Tage super testen. Das habe ich witzigerweise an einem Samstag gemacht. Ja. Und ich habe es am Montag, lief es aus irgendwie und ich hatte, glaube ich, nie länger als 4 oder 5 Runden gemacht. Also du hast halt einfach nur keine Werbung, die ja auch nervt. Stimmt, es gibt ja Werbung. Ich mache das schon so lange ohne. Da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ja, und die Werbung, die zwischendrin nervt tatsächlich. Das ist eher sowas, wo ich, witzigerweise ist das aber eher was, wo ich sagen würde, boah, die Werbung nervt so hart irgendwann, dass ich irgendwann eher damit aufhören würde, als zu sagen, boah, also jetzt gebe ich Geld dafür aus. Ja, darüber sprechen wir in einem Jahr wahrscheinlich nochmal, wenn du so Sunk-Cost-Fallacies reingesteckt hast und deine Streak tatsächlich mal irgendwie so 100 Tage ist und du jeden Monat dein Monatsbadge erreicht hast und dir die Frage stellst, will ich dieses Monatsbadge nicht jetzt wirklich verpassen oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Meinst du nicht? Nee, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also es ist dann eher wirklich so, dass wenn ich merke, oh, okay, eigentlich, also ich befürchte, das ist sogar eher meine Befürchtung, dass ich irgendwann da sitze und sage, okay, also Vokabeln lernen, das kann ich auch einfach so. Dafür brauche ich keine App. Die Frage wäre dann eher, welchen Spin brauchst, dass ich die Sprache dann noch so lerne, dass ich auch mit ihr umgehen kann. Weil das Wichtige ist ja dann doch irgendwann, dass du in diese Zeitmodi kommst, also dass du verschiedene dass du zumindest mal in Perfekt und in Futur sprechen kannst und solche Sachen. Ja, also das passiert, glaube ich, irgendwann mal, also keine Ahnung, im Niederländischkurs gab es keine Grammatik. Ich habe Spanisch mal angetestet, da gibt es, glaube ich, so ein bisschen Grammatiklektionen auch immer mal wieder, also wo man das nachlesen kann. Im Niederländischen habe ich mir das alles nebenbei erarbeitet, habe ich mir mal ein Lehrbuch gekauft. Ich habe das sehr basic gemacht. Was ich immer sehr witzig finde, ist, auch wenn ich vor Aufgaben stehe, dass es absolut null kontextsensitiv ist. Ich hatte es auch tatsächlich jetzt die Tage erstmal, ich lese das Wort laut. Und ich soll einfach, das ist so ein, ich weiß gar nicht, ob du sowas auch schon gesehen hast, du hast einfach links 4 deutsche Wörter und also. Ja, du hast links 4 deutsche und rechts 4 spanische. 4 spanische. Oder manchmal so. Kannst du es auch anklicken, musst es nur hören. Genau, sowas. Und dann, ich las laut, Und zwar, glaube ich, das war ein Englischsprachkurs, glaube ich. Manchmal mache ich das auch einfach, um XP zu farmen. Ich bin so ein Opfer für Gamifizierung einfach. Und ich habe die ganze Zeit according to gesucht. According to, according to, according to. Ich dachte mir, wo ist das scheiß Wort? Ich habe irgendwie eine Minute gebraucht, um drauf zu kommen, dass laut ja auch lärmend heißen, krachmachend heißen kann. Obwohl ich das englische Wort dazu gesehen habe. Ja. Ja. Ja, ja, wie gesagt, ich glaube, also, es ist tatsächlich eher dein Thema als meins. Ich befürchte, dass tatsächlich, dass mich irgendwann die Werbung einfach so nerven wird, dass ich sagen würde, ach ja, komm, weißt du, wenn du irgendwann wirklich Spanisch lernen willst, findest du schon noch irgendwie einen Spin und einen Move, dass du dich eher noch anderweitig mit Spanisch beschäftigst, als jetzt irgendwie mit so einer App. Okay. Ist tatsächlich, also die App ist tatsächlich, glaube ich, genau das, was mir in der Schule gefehlt hat, als Motivation, Vokabeln zu pauken. Aber um sich wirklich mit der Sprache zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, ist es dann doch, glaube ich, bisher zumindest, hat es mich noch nicht. Aber wie gesagt, ich bin jetzt bei Tag 17. Also, das habe ich vergessen. Im Lateinischen hast du ja auch, gehst du ja auch los mit Marcus et Cornelia in Hortam ambulant. Mhm. Und findest dann raus, dass zum Beispiel das Plural habe ich noch gar nicht im Spanischen jetzt irgendwie hier, gefunden, aber im Lateinischen fängst du ja quasi mit sie und sie gemeinsam an. Also da gehst du ja noch nicht mal hin mit Ego und tu, sondern erstmal läuft, sie läuft und sie laufen. Ja. Ja. Das ist richtig. Also ich glaube, ich habe es über 700 Tage ohne mit Werbung durchgezogen. Ich glaube, ich bin, wobei, also ich tatsächlich, ich glaube, dann hörst du eher auf. Ich habe es auch, also ich habe alles Mögliche nebenbei gemacht zum Sprachenlernen noch was. Da bin ich motivationstechnisch nicht so unbedingt dabei geblieben. Also zusätzliches Lehrbuch, das A2-Lehrbuch ist halb durchgearbeitet. Das liegt irgendwo, ich wüsste spontan nicht wo, weil ich zwischendurch umgezogen bin. Es hat einen neuen Ort, wo es Staub ansetzt. Bücher lesen auf Niederländisch ist anstrengend. Da fehlen einem dann doch zu viele Vokabeln. Ja. Ja, das Witzige ist, ich beschäftige mich jetzt so ein bisschen, es gibt ja diesen Blick nach Amerika und man denkt sich, was hat der irre Orangenmann heute schon wieder verbrochen. Und das Witzige ist, wenn du dich mit den deutschen Nachrichten beschäftigst, dann kriegst du nur so einen Bruchteil davon mit. Aber wenn du dann mal so CNN oder MSNBC schaust, dann hast du schon so ein großes Sammelsurium des Wahnsinns. Und dann verstehst du auch wirklich, was Flood the Song with Shit heißen. Also, wenn du die deutsche Berichterstattung siehst, die kratzt ja nur an der Oberfläche. Da hast du ja quasi daily vielleicht einen Wahnsinn. In Amerika hast du ja quasi jeden Tag 10 Wahnsinns. Und dann hast du ja noch die ganzen Einschläge, die ja da noch mit zusammenhängen. Also zum Beispiel dieses Kanada-Thema. Er erhebt Zölle gegen Kanada, sagt dann aber im Gegenzug, also die Argumentation kennst du, warum Zölle gegen Kanada? Nein. Na, er erhebt Zölle gegen Kanada, weil in Kanada werden Produkte hergestellt, die auch in Amerika hergestellt werden könnten. Und Kanada soll ja dafür bezahlen. Er glaubt ja, dass Zölle von den Ländern bezahlt werden und nicht von den Konsumenten. Mhm. Aber ja, diese Behauptung ist da und er sagt quasi, ja, okay, Leute, kauft lieber amerikanische Waren als kanadische Waren. Und die ganzen Produzenten, die lieber in Kanada produzieren sollen, einfach nach Amerika kommen, also in die USA kommen und da produzieren. Dann würden auch in Amerika wieder mehr Arbeitsplätze entstehen. Okay. Soweit die Argumentation. Warum Zölle? Deswegen auch zum Beispiel diese mexikanischen Zölle, sodass die amerikanischen Autoproduzenten nicht in Mexiko produzieren, sondern lieber in Amerika produzieren. Jetzt der Witz, er kommt im gleichen Atemzug mit der Nummer um die Ecke, dass er sagt, Kanada, das mit den Zöllen muss ja gar nicht so schlimm sein. Ihr habt ja auch die Möglichkeit, einfach als 51. Bundesstaat zur USA gehören. Und das Schöne ist, diese Logik ist so völlig ein Arsch, weil damit würden die Arbeitsplätze zwar ja in die USA gehen, weil dann der 51. Bundesstaat Kanada ja auch zur USA gehören würde, aber es wären nicht mehr Arbeitsplätze für die Bevölkerung, die jetzt in den anderen 50 wohnt, sondern einfach nur mehr Industrie und mehr Menschen. Und okay. Und es ist so herrlich, weil das steht da und so eine Nummer, die bekommst du halt hier gar nicht mit und deswegen schaue ich so Sachen wie MSNBC und CNN so ein bisschen und schaue mir halt so die Leute dort an und das Geile ist halt, wenn du mal wirklich in deinem Englisch so ein bisschen wieder drin bist und so ein bisschen solche Sachen kannst, dann fängst du halt auch dann an, dich mit Vokabeln zu beschäftigen, die dann noch dort aufschlagen. Mhm. Und ja, das dann macht Sprache halt wiederum Spaß und auch mal Sinn, sich da reinzuarbeiten. Aber ich glaube, du brauchst halt auch immer eine Anwendung für eine Sprache, sonst hast du gar keinen Anreiz. Und das ist halt genau das mit Spanisch. Spanisch wird halt irgendwann bei mir vielleicht ein Urlaubsthema sein, dass ich dann quasi sage, dass ich quiero un Piero Regionale. Und dann werden die Leute mich anschauen und sagen, was willst du trinken? Ja. Ich würde sagen, ach so, Ronny, du bist. Das hat dich nach Malle verschlagen. Oder Holger. Holger Apfel hat doch eine Bar auf Malle aufgemacht. Ach du Scheiße. Ich glaube übrigens, um diesen Spin mal kurz zu machen, die NPD hatte doch dieses Problem, dass zu viele V-Männer drin gesteckt sind. Ja. Und irgendwann ist Holger Apfel verschwunden. Meinst du, war ein V-Mann? Abgezogen. Und dann hat man das zweite Verbotsverfahren anberaumt. Ich habe da so einen Verdacht. Okay. Okay. Ich kann auf jeden Fall berichten. Also tatsächlich habe ich meinen niederländischen Urlaub schon aufpoliert. Es kommt immer gut an, wenn man in Landessprache mit den Leuten sprechen kann. Selbst wenn man so gnadenlos Rate brecht, wie man das als Deutscher meistens tut, wenn man mit Duolingo gelernt hat. Aber ich konnte tatsächlich ich konnte Leihfahrräder buchen und ich habe herausgefunden, dass man sich im Efteling einen Stempel holen kann, um dann später wieder in den Freizeitpark rein zu können. Ja gut, das ist das nächste Thema. Die Liebste lernt ja auch Spanisch, deswegen habe ich das mal angefangen, dieses Spanisch, weil ich mir dachte, ja gut, dann kann man das mal wenigstens so im Hausgebrauch auch zusammen irgendwie testen. Das heißt, ihr seid jetzt einer von diesen schlimmen bilingualen Haushalten. Nein, was viel lustiger ist, ich habe ja zum Beispiel auch die Tage mal über unsere hausinterne Sprechanlage mitgeteilt, dass das Frühstück auf dem Tisch steht. Mhm. Oder das Essen steht auf dem Tisch. Und ich hatte das dann auf gutem Spanisch gesagt. Und der Kaffee steht auf dem Tisch, habe ich gesagt. Also Kaffee ist das en la mesa. Mhm. Und das ist die Sprechanlage, da kam dann nur von der Liebsten. Ah, du bist in dem Sprachkurs aber schon ganz schön viel weiter. Und ich dachte mir nur so, nein, das kriege ich jetzt gerade so hin, indem ich es in Google Translate werfe und mir einfach nur... La Kaffee ist da in la mesa. Du bist so ein Pfiffikus. Mal ganz ernsthaft, das ist doch das Witzigste daran, dass wenn du so dieses banale Präsenz-Sprachgedönse hast, dann kannst du dir halt auch einfach mal die Wörter übersetzen lassen und quasi dir so noch weitere Sprachen oder weitere Wörter einfach drauf schaffen. Das stimmt, ja. Es sei denn, du stolperst über so böse, gemeine, falsche Freunde wie dieses böse niederländische Nett, das für mich immer noch auch nach vielen Jahren ein Verneinungspartikel ist, obwohl es genau das Gegenteil ist. Hm? Aha. Ja, ganz klassisch, Nett het selfte ist meint genau dasselbe. Und ich lese das immer und denke mir, es ist nicht dasselbe. Ich seh das immer und denke mir, was soll denn diese Verneinung da? Das ergibt gar keinen Sinn an dieser Stelle. Was soll dieses Wort da? Das so, weißt du, so, ich beschäftige mich seit 3 Jahren mit dieser Sprache und das ist eigentlich so, das ist so easy und ich sehe das immer wieder und denke mir, was läuft da eigentlich falsch? Liebe Niederländer, bitte an dieser Stelle die Sprache reparieren. Ja, mein Problem wird sein, dass wenn wir irgendwann mal in Spanien aufschlagen und da irgendwie mit unserem Duolingo Spanisch, dann werden wir wahrscheinlich den Satz sagen, dass die Person doch bitte langsamer in Duolingo-Tempo sprechen soll, sodass wir es auch verstehen. Weil das Schlimme ist doch, das Schlimme ist ja auch, dass du im Spanischen und im Französischen wirst du unter Garantie, im Französischen weiß ich es, im Spanischen weiß ich es noch nicht, aber da wird es wahrscheinlich auch so sein, dass du ganz viel verschleifst. Also ich habe ja 3 Jahre Spanisch in der Schule gelernt und etwa die Hälfte der Buchstaben ist eigentlich nur dekoratives Beiwerk. Ich meine jetzt auch verschleifen im Sinne von dem französischen Stern. Keine Ahnung. Etoile? Ich glaube auf Spanisch ist es Estrella. Ja, und wenn du, genau, Estrella. Weiß ich jetzt, weil es auf einem Bier irgendwie draufsteht. Also Estrella. Ich hätte gerne Estrella. Pronto. Por favor. Sie wollte gerade sagen, sehr höflich von dir. Vor allen Dingen por favor, der Angel. Zack, zack. Jetzt aber hier Rambo Zambo. Rambo Zambo. Ja. Und im Französischen, wenn du da sagst, der Stern, dann machst du natürlich den Artikel davor. Aber anstatt dass jemand sagt Le Étoile, sagt er natürlich Le Toile. Mhm. Und im Spanischen wird es wahrscheinlich auch L'Estrella sein. Und du verschleifst das. Das hast du halt im Deutschen nicht großartig bei den Artikeln zumindest, dass die verschliffen werden. Im Schwäbischen schon? Boah. Ich wollte gerade sagen, und bei den unbestimmten Artikeln ist das ja n und ne, ist ja, quasi Standard. Ja, aber bei den bestimmten Artikeln hast du es ganz selten. Da musst du dann schon in den Slang oder in den Dialektgange. Ja gut, boah. Es spricht ja sowieso keiner sauberes Hochdeutsch. Also. Ja, aber du wirst jetzt ganz selten jemand in Hannover erwischen, der sagt, Bahn kommt später. Sondern der wird schon sagen, die Bahn kommt später. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es in Dialekten relativ häufig, dass bei die das I weggelassen wird und dass es dann nur ist. Ich will drauf raus, also im Französischen ist das normal, dass du quasi okay. L'Étoile sagst oder L'Hôtel. Da ist sogar ein H davor. Und weißt du was, L'Hôtel de wie war das? L'Hôtel de Maison oder sowas? Das ist das Rathaus. Okay. Ja, witzig. Ja gut, aber dass man Buchstaben einfach so weglässt, das gibt's ja wie gesagt im Deutschen auch. Wir haben in der letzten Folge kurz den schönen Ort Grevenbruch erwähnt, der einfach sein I weglässt, obwohl er es reinschreibt. Ja gut, aber das ist ja nochmal so was ganz Spezielles. Na, so speziell ist das jetzt auch nicht. Das ist, gibt ja auch Konstanz, das kein CH hat, aber drauf besteht, dass man es mitspricht. Ja, aber das ist Schwäbisch. Das kommt aus dem Schwäbisch-Badischen. Ich habe mir aber sagen lassen, dass tatsächlich der hochdeutsche Name der Stadt Konstanz ist, obwohl das sämtlichen Ausspracheregeln zuwiderläuft, wie das ausgesprochen wird. Da gibt es wahrscheinlich eine Lex Constantia oder sowas für. Ja, aber genau. Fakt ist auf alle Fälle, ja, ich glaube, sprachentechnisch, ich merke ja, wie gesagt, den markanten Unterschied. Ich lerne, ich arbeite mich immer wieder im Englischen rein und merke da, wie da tatsächlich halt mein Anwendungsenglisch ganz anders wächst als mein komisches Gamification-Spanisch. Also vor allem, du musst ja im Englischen, gerade wenn du im politischen Umfeld unterwegs bist, musst du dich ja auch sowieso nochmal mit den Vokabeln ganz anders beschäftigen. Weil du ja den Spaß hast, dass manche davon ja auch nochmal im politischen Umfeld auch nochmal andere Bedeutungen haben, als sie möglicherweise in ihrer Urform haben. Ja, ist schön. Wenn man amerikanische Medien konsumiert, dann stolpert man manchmal über komische Begriffe, die man mit seinem hübschen britischen Englisch gar nicht so gut kennt. Ja, das kommt noch hinzu, klar. Genau. Übrigens, weil wir es von Kanada und Amerika, also von den USA hatten, das Witzige ist ja auch zum Beispiel, weil wir es vom Wahnsinn hatten, es es gibt Orte, die sind in den USA. Du musst allerdings, um von dort wegzukommen, übers Wasser fahren, um in andere amerikanischen Ecken zu kommen. Da hinten bei Washington, da gibt's einen Point, wie heißt der, Point Andreas oder so, sowas. Der ist eigentlich auf der kanadischen Seite, gehört aber zu den USA, weil die Linie einfach gerade gezogen ist an ab irgendeiner Stelle. Die nordamerikanische Grenzlinienziehung ist ja quasi vorne noch relativ umkämpft. Dann kommt ein bisschen Flusslauflogik. Und dann wird es ja einfach nur noch eine schnurstracks gerade Linie. Mhm. Und da ist dann eine Stelle, und das Interessante ist, wenn der Orangenmann tatsächlich wahnwitzig dann irgendwann wirklich sagt, na, das ist eine knallharte Grenze. Wir hatten es von der Grenzziehung in Aachen, wo dann auf einmal die Niederlande einfach zwischendrin beginnt. Mhm. Es gibt eine Straße zwischen Kanada und den USA. Wenn du auf der einen Straßenseite bist, bist du im Norden, also in Kanada, gehst du auf die Südseite der Straße, bist du in Amerika. So viel zum Thema Grenzüberwachung zwischen den Staaten. Also es ist so. Ja, es ist nicht immer einfach. Vielleicht sollten die eine Brücke bauen. Und das Schöne da ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eingeben würde, kanadisch lernen, keine Ahnung, was man dann sagen würde, Französisch oder Britisch? Ich glaube, das, was man in Kanada spricht, ist nur sehr entfernt mit dem verwandt, was Franzosen unter Französisch verstehen. Habe ich mir mal sagen lassen. Das ist ziemlich altmodisches Französisch, wenn überhaupt. Mhm. Weil die sich ja auch im 18. Jahrhundert irgendwie so abgespalten haben voneinander. Na, die kennen vielleicht noch den König? Ja, die haben ja noch einen König als Staatsoberhaupt. Ja, aber keinen französischen. Obwohl, da doch, es ist ja im Grunde auch ein... Nee, eigentlich ist es ja ein Hannoveraner. Das ist ein Hannoveraner, aber das ist alles das Gleiche. Da kommt man... aber ich glaube, da kommt man ganz schnell in Erklärungsnot, wenn man das miteinander... wenn man das genau ausdifferenzieren möchte. Ja, deswegen Spanisch, weil da saß immerhin ein Habsburger. Das ist richtig. Erklärungsnot ist übrigens ein Wort, was es nur im Deutschen gibt. Erklärungsnot? Ja, habe ich in der Vorbereitung auf diese Folge gelernt. Ach, du hast ja was vorbereitet. Wollen wir zur Vorbereitung? Nein, das war alles schon vorbereitet, was hier steht, was ich so an Anekdötchen erzählt habe. Aber ich dachte mir dann, wenn schon, dann für den Fall, dass wir noch ein bisschen was füllen müssen, google ich mal, was denn so Worte sind, die es nur im Deutschen gibt. Naja gut, es gibt ja deutsche Worte, die quasi dann übernommen wurden, wie Kindergarten, Wanderlust und solche Sachen. Ja, genau. Und der Witz ist, ich habe das ja auf die altmodische Art und Weise gemacht, die Recherche. Also ich habe es bei Google eingegeben, statt ChatGPT zu fragen. Und ich habe bestimmt drei, vier Artikel gelesen und ich dachte mir, die klingen alle gleich, es sind auch die gleichen Wörter, die da vorgeschlagen sind, die sind doch alle KI generiert, oder? Das Witzige ist dann aber, dass die Artikel alle irgendwie schon so um die 10 Jahre alt waren und da dachte ich mir, dass, also dann bin ich kurz zu der Verschwörungstheorie gekommen, dass ChatGPT gar keine künstliche Intelligenz ist, sondern in irgendeinem Rechenzentrum in Pasadena einfach 10.000 arme, ausgebeutete Volontäre sitzen, die in Echtzeit irgendwelche Antworten schreiben müssen. Nein, der Grund ist eigentlich ganz anders. Du darfst ja nicht vergessen, wenn wir jetzt so zurückblicken auf unser beider Schaffenswerk, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Dann blicken wir da ja zurück auf eine ganz dunkle Zeit, in der Menschen einfach so in dieses Internet geschrieben haben und geblockt haben. Und genau da liegt eben auch der Hund begraben, dass da ganz, ganz viele Artikel einfach auch in so einer Art entstanden sind, dass quasi ganz viele Blogartikel sich einfach mit solchen Themen beschäftigt haben und die haben einfach alle auch beieinander abgeschrieben. Es war tatsächlich, und haben dann sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, du schreibst mir einen Kommentar, ich schreibe dir einen Kommentar und deswegen findest du auch unter all diesen Beispielen, Beispielartikeln, unter denen jetzt in denen drin steht, welche 10 deutschen Worte es nur im Deutschen gibt, steht auch immer drunter, gefällt mir. Um einfach mal Rekurs zu nehmen auf Folge 006 oder sowas war es, die bumsbare Bloggeria. Wobei, tatsächlich, also ich habe das waren alles, glaube ich, also es war Zeit Online war es und es waren schon sogenannte Qualitätsmedien. Ja, du hast auch eine Zeit lang tatsächlich in verschiedenen seriösen Ecken tatsächlich immer und überall die gleichen Artikel gefunden, weil es halt auch einfach darüber hinaus manchmal einfach nicht mehr Ergebnisse gibt. Und das Interessante daran ist, die haben das alles auch auf diese Suchmaschinenoptimierung gemacht. Dass, wenn du danach suchst, landest du bei denen und so ist das entstanden. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass also die meisten Artikel werden nicht entstanden sein, wenn man gedacht hat, boah, das ist ja total interessant, sondern wenn man gedacht hat, ja, okay, das könnte für eine Suchmaschine spannend sein, dann landen die Leute bei uns. Ja, ich fand es aber tatsächlich vor allen Dingen witzig, weil es waren irgendwie immer die gleichen Wörter, die einem da so vorgeschlagen werden. Das erste war immer, es ist auch immer alphabetisch sortiert, das heißt, als erstes begegnet dir immer das Abendbrot. Was offenbar ein Wort ist, was es nur im Deutschen gibt. Ist das so? Ich habe das jetzt nicht verifiziert. Ich habe nur festgestellt, dass diese Artikel das behaupten, dass dem so ist. Ja, ich sage, ist das so? Weil im Englischen hast du oder im Amerikanischen hast du ja die klassische Unterscheidung zwischen Breakfast, das Lunch, ist ja aber, Lunch ja. und Dinner. Ja, aber Dinner ist ja Abendessen. Also. Ja, aber du unterscheidest zwischen Lunch und Dinner zum Beispiel. Im Deutschen sagst du einfach nur Essen. Also lass uns was essen. Es gibt jetzt nicht, also Mittagessen und Abendessen ist einfach nur Essen plus Tageszeit. Also Mittagessen, Abendessen ist einfach nur Essen plus Abend, plus Tageszeit. Oder wie mein Opa immer so schön gesagt hat, es gibt Nachtessen. Also bei uns gab es eigentlich nie Abendessen. Bei uns gab es immer nur Abendbrot. Na, Abendbrot ist ja einfach nur das Essen am Abend, bei dem du Wurst, Käse und Brot kombinierst, richtig? Abendbrot konnte bei uns auch warm sein. Ach so. Also das war tatsächlich schon, also es musste noch nicht mal Brot dazu geben, es konnte auch mal ein Müsli sein oder wie gesagt, was Warmes, irgendwie so Bratkartoffeln oder sowas. Witzigerweise tatsächlich gibt es das Abendessen, wenn Abendessen war, nur wenn man ausgegangen ist. Okay. Ja, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist eines der deutschen Worte, die ich dann logischerweise auch nur im Deutschen verorten würde, auch wenn sie lokal begrenzt zentral ist, ist dann logischerweise die Brotzeit. Was im Schwäbischen der Feschbo ist? Ja, die stand witzigerweise nicht auf der Liste. Nein, ich meine, was im Schwäbischen der Feschbo ist, was witzigerweise im Englischen dann logischerweise eigentlich der Lunch sein muss. Und zwar nicht der Lunch, den du quasi zu dir nimmst, sondern der Lunch, den du quasi eingepackt bekommst, weil du machst eine Lunchbreak und da isst du dann deinen Lunch. Das ist ja das Witzige, du kannst ja auch deinen Lunch mitnehmen. Also dein Essen für die Mittagspause ist auch dein Lunch im Englischen. Mhm. Und deswegen, das Feschbo ist allerdings sowohl fürs Frühstück als auch fürs Mittagessen tauglich. Und die Brotzeit ist einfach nur das die Speise, die du mit dir nimmst. Du kannst auch deine Brotzeit mit in den Biergarten nehmen, weil im Biergarten musst du ja nur Bier trinken. Deswegen heißt es ja Biergarten. Du darfst ja deine Brotzeit jeweils in den Biergarten auch mitnehmen. Da gibt es auch ein bayerisches Gesetz, das wirklich sagt, du darfst da essen, was du willst. Was natürlich viele Menschen in Bayern dazu gebracht hat, zu sagen, okay, wir treiben das mal auf die Spitze, wir stellen da mal einen Dönerspieß hin. Ja, aber man kann ja trotzdem auch seine Brotzeit im Biergarten kaufen, wenn man das möchte. Genau, aber Fakt ist, die Brotzeit ist einfach nur das Feschbo. Ich glaube, andersrum. Ja, oder halt andersrum. Aber das Feschbo ist einfach die Brotzeit. Ja, ist ja auch wurscht. Fakt ist, es ist sogar nur das Feschbo, die Feschbo. Das ist ja dann wiederum so ein komischer Gottesdienst. Ja, genau. Und beides gab's bei uns nicht. Wir hatten Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Aber gut, dann hau mal raus, was gibt's denn noch für deutsche Worte, die wir sonst nirgends auf der Welt sehen? Weltschmerz zum Beispiel wahrscheinlich als letztes. Wahrscheinlich, warte, ich gucke mal. Weltschmerz und Wanderlust. Nein, das letzte Wort ist Zugzwang. Zugzwang? Ja. Need to move. Der Zugzwang. Du bist jetzt unter Zugzwang. Das ist, keine Ahnung, die Deutschen, die große Schachspielernation wahrscheinlich einfach. Ja, genau. Also, oder keine Ahnung, vielleicht ist Zugzwang ist das, was uns geblüht hätte, wenn Volker Wissing weiter Bundesbahnminister gewesen wäre. Noch ist es. Ne, wer weiß, wenn diese Folge veröffentlicht wird, ob Volker Wissing noch Bundeszugminister ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er es noch. Das stimmt. Und er hat gesagt, dass man nicht die 16 Millionen Menschen verärgern möchte, die so ein Deutschland-Ticket haben. Ja, was man allerdings dazu sagen muss, er hat nicht in der Zeit, in der er dann Bundesbahnminister war, nicht einmal die Bestellung für Schilder rausgegeben und gesagt, so, wir machen jetzt Tempolimit, weil Schilder haben wir jetzt bestellt. Das ist skandalös. Wobei, ich glaube, Volker Wissings Bemerkung war auch nicht so ganz durchdacht, wenn Friedrich Merz das Deutschland-Ticket einfach schnell genug abschafft, dann kommen die ganzen Pendler gar nicht nach Berlin, um zu protestieren. Ja, vielleicht ein Trecker. Wahrscheinlich. Möglicherweise. Auf der Liste gibt es auch noch das schöne Wort Brückentag. Ja, das liegt vermutlich daran, dass wir so bekloppt sind und ganz viele Feiertage auf einen Donnerstag legen und diese Donnerstagsfeiertage dann auch noch diesen Effekt haben, dass du am nächsten Tag bitte wirklich nicht arbeiten gehen möchtest. Mhm. In Amerika gibt es ja einen Pflicht-Donnerstag-Feiertag, der auch den nächsten Tag als Nicht-Arbeitstag wünschenswert macht, und zwar Thanksgiving. Mhm. Und der Thanksgiving mündet wo rein? In den Black Friday. Richtig. Deswegen magst du quasi am nächsten Tag. Die Amerikaner wissen einfach, die Amerikaner nennen das deswegen Black Friday, weil sie da einfach shoppen gehen. Wir würden Brückentag sagen. Aber Herr Aushilfs-Hedi, wie sollen die denn shoppen gehen, wenn die ganzen Shop-Angestellten Brückentag haben? Deswegen sage ich ja, es gibt diesen Begriff wahrscheinlich im Amerikanischen oder im Englischen deswegen nicht. Ich glaube auch vor allem, die englischsprachigen Länder haben ja diese, also zumindest bei den Engländern ist es so, bei den Amerikanern weiß ich es nicht. Wenn da ein Feiertag auf Samstag oder Sonntag fällt, feiern die den Scheiß einfach Montag nach. Mhm. Und deswegen haben die wahrscheinlich gar nicht so den Drang, so extrem brutal irgendwie diese Brückentage zu feiern, weil die genügend Feiertage ansonsten haben. Während wir darüber nachdenken, irgendwelche Feiertage zur Feier der Landesverteidigung abzuschaffen. Ja, ich wäre ja dafür, den Tag der Deutschen Einheit einfach abzuschaffen. Dann brauchen wir uns über das Thema Einheit einfach keine Gedanken mehr machen. Dann haben wir das Problem gelöst oder was. Also, ach Leute. Ja, das ist mal voll die gute Idee. Kannst du das? Übrigens, es gibt doch gar keine Feiertage mehr fast, die du abschaffen kannst. Es gibt genau zwei nicht kirchliche Feiertage, die alle haben. Zwei. Weihnachten und Ostern? Nein, zwei nicht kirchliche Feiertage. Ja, sage ich ja, Weihnachten und Ostern. Zwei nicht kirchliche. Wintergeschenkefest und Eierfest. Christi Geburt und Christi Wiederauferstehung sind kirchlich. Nein, zwei Tage, die nicht kirchlich sind. Du hast mir nicht vorzuschreiben, was ich feiern soll und was nicht. Tag der Arbeit und Tag der Deutschen Einheit. Alle anderen Feiertage sind Tag der Arbeit in Deutschland religiös aufgeladen. Sind entweder nicht bundesweit oder kirchlich. Ja gut, aber es heißt ja nicht, nur weil was kirchlich ist, heißt das ja nicht, dass man das nicht abschaffen darf. Reichshauptschluss, Deportationsschluss. Der legt nicht die Feiertage fest. Nein, aber das hat man auch noch nicht abgeschafft. Nur weil es kirchlich ist, hat man es noch nicht abgeschafft. Ist kein gutes Argument. Du stehst auf ganz dünnem Eis. Der Buß- und B-Tag ist bis auf in Sachsen so bundesweit abgeschafft worden. Aber in Sachsen bezahlen wir deswegen mehr Pflegeversicherung. Ja gut, das ist ja euer Problem, nicht meins. Aber es ist der Präzedenzfall dafür, das wäre sowieso dass dann auch kein Liberaler draufgekommen ist, dass man die Feiertage einfach abschaffen kann und da abschaffen sollte und da so ein Wahlmodell macht. Weißt du, mehr Versicherungsbeiträge, dafür mehr Feiertage. Also dass Christian Lindner damit nicht in den Wahlkampf gezogen ist, das überrascht mich bis heute. Ja, du, ganz ernsthaft, man feiert doch eh nur noch Heilige Drei Könige, damit die FDP sich da treffen kann. Wahrscheinlich. Zumindest im Mutterland der Liberalen. Ich feiere Drei König immer, weil das der Marker ist für, wenn mein Weihnachtsurlaub vorbeigeht. Gut, hauen wir mal raus, was gibt's denn noch so für Wörter? Also Erklärungsnot habe ich ja schon erwähnt. Dann gibt's noch Fernweh. Ja. Fingerspitzengefühl. Da, wie würde man denn Fingerspitzen? Also Fernweh ist ja quasi das Pendant zu Wanderlust. Ja, das ist mehr so Nahweh wahrscheinlich. Also Fernwanderwege nutzt man ja nicht so häufig. Naja, aber Wanderlust ist ja schon das, was dich hinaustrieb in die weite Welt. Also es ist ja schon so diese Reise nach Italien von... Also die meisten Wanderwege sind Rundwanderwege. Na, aber die Wanderlust ist ja schon das, was dich hinaustreibt in die weite Welt. Also nicht mal kurz nach Böblingen, von Böblingen nach Sindelfingen, sondern dann schon so von Böblingen über, keine Ahnung, Tübingen bis über Konstanz, dann über die Alpen und dann so die italienische Reise, weißt du, so. Nee, das ist ja mehr schon eine Pilgerei. So, egal ob Nepal oder Neapel, Hauptsache irgendwie. Hauptsache Spanien, ja. Hauptsache Spanien. Ja, aber tatsächlich, ja, Fernweh. Und was war das da noch? Fingerspitzengefühl. Tiptoe-Feeling. Wie würde man das denn in anderen Sprachen ausdrücken? Und was sagt das denn? Also, Fingerspitzengefühl heißt ja einfach nur, dass du, also es gibt ja diesen Rollenspiel mit dem Begriff Fingerfertigkeit. Ja. Was ja quasi so bei Schlösserknackungen und sowas, wie würde denn das dann im Englischen heißen? Wie heißt denn Fingerfertigkeit im schwarzen Auge auf Englisch? Das schwarze Auge ist ein deutsches Rollenspiel. Ja, aber es wurde auch auf Englisch übersetzt, mein Freund. Also ja, aber ich spiele doch kein deutsches Rollenspiel in der englischen Übersetzung. Also ich finde obwohl das würde das schwarze Auge wahrscheinlich aufwerten, das nicht in dieser grauenhaften ersten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dexterity. Tatsächlich. Bei DSA merkt man auch, dass das irgendwelche Verbindungsbrodis geschrieben haben zwischendurch. Dexterity. Ich hatte Geschicklichkeit immer mit Dexterity verbunden. Aber ja, Dexterity ist Fingerfertigkeit. Gut. Und die Anwendung von Dexterity ist ja Fingerspitzengefühl, wenn du es im Mechanischen machst. Im Fingerspitzengefühl hat aber auch noch eine andere Ebene. Naja, Fingerspitzengefühl ist ja im übertragenen Sinne auch das, was man Takt manchmal nennt. Ja, ja, eben. Das ist ja, das ist so. Es ist ein sehr vielschichtiges Wort. Es hat wahrscheinlich viel zu viele Schichten, um es zu übersetzen. Das Fingerspitzengefühl übersetzt auf Englisch ist Tact. Irgendwie frage ich mich jetzt gerade, warum man im Deutschen nicht einfach Takt sagt. Das ist wie so Kontextsensitivität. Takt ist ja musikalisch. Ja, und Takt ist ja auch mehr, Takt ist ja auch manchmal auch einfach eigentlich eher so vornehme Zurückhaltung. Und das Fingerspitzengefühl ist, also das ist ja meistens ein bisschen zu viel. Und das Fingerspitzengefühl ist ja genau den Punkt zu erwischen, wo es angenehm wird. Das sind ja auch Begriffsnuancenunterschiede. Gut, man muss dazu sagen, die Engländer die Deutschen nehmen ja den Begriff Takt auch und dann hast du im Englischen den Begriff Stroke, beispielsweise auch bei Stroke. Wenn du es dann wieder zurück übersetzt, hast du einen Schlaganfall. Ich wollte gerade sagen, Stroke ist doch ein Schlaganfall. Also quasi, wenn du Fingerspitzengefühl übersetzt ins Englische, kriegst du Takt. Takt übersetzt ins Deutsche ist Takt. Takt übersetzt ins Englische ist unter anderem auch Stroke. Und wenn du dann hast du quasi einen Schlaganfall von einem Fingerspitzengefühl. Kontextsensitivität. Ja. Ist das auch ein Wort, das es nur im Deutschen gibt? Kontextsensitivität. Ich bezweifle es. Das Deutsche hat ja diese wunderschöne Eigenschaft, dass man einfach Substantive sinnlos aneinander reihen kann. Aber Kontext und Sensitivität sind ja beides Fremdworte. Was habe ich denn noch im Angebot? Ich habe noch Geborgenheit und Geschmacksverirrung und den inneren Schweinehund. Geborgenheit. Ja. Coziness. Nee. Oder? Nein, Geborgenheit hat schon was mit Schutz zu tun. Das ist ja nicht nur das Wohlgefühl, dass man sich in eine Wolldecke einmummelt, sondern ist ja auch, dass man zieht diese Wolldecke über seinen Kopf und dann ist die ganze schlimme Welt nicht mehr da. Gut, also hier wird vorgeschlagen Security als Übersetzung. Das sagt schon ganz viel. Cozy Security. Ja, genau. Also es sind schon mindestens zwei Aspekte, die da in einem Wort zusammengefügt worden sind. Und die Sicherheit des Borg-Kollektivs quasi. Das ist, glaube ich, das, was dem Deutschen an dem Wort am besten gefällt. Ja. Im Kollektiv aufzugehen. Schön, schön übrigens, die Rückübersetzung von Security ist dann wiederum Sicherheit. Mhm. Wertpapier. Sicherheitsdienst. Mhm. Kaution. Bürgschaft. Und Geborgenheit. Ja. Also wenn du quasi Grönemeyer einmal ins Englische übersetzt, Männer geben Geborgenheit, geben Security, geben Sicherheitsdienst. Männer geben Sicherheitsdienst. Ja. Männer weinen heimlich. Männer geben auch Bürgschaften. Ach ja. Was war das? Innerer Schweinehund? Ja, okay. Ja. Und Geschmacksverirrung. Geschmacksverirrung. Brauchst dafür ein englischsprachiges Wort, ein Wort in einer anderen Sprache? Gibt es Geschmacksverirrungen auch in anderen Sprachen? Nein. Oder ist Geschmacksverirrung einzig und allein für den Deutschen erfunden worden, um das Gefühl auszudrücken, was man empfindet, wenn man einen Männerfuß in weißen Socken und Sandalen sieht? Na, die anderen sagen einfach Germans. Ja, ich überlege gerade, Geschmacksverirrung. Ist das etwas, was ich jemandem vorwerfe, sodass er quasi etwas tut, was meinem Geschmack nicht gefällt und er hat es auch? Oder sage ich das über mich selbst im Nachgang, da habe ich eine Geschmacksverirrung gehabt, was ja dann wiederum im kulturellen Bezug, also so ein bisschen dieses Guilty Pleasure auch mitnimmt, also quasi du, ja, es ist scheiße, aber mir hat's gefallen, also ich habe da so eine Geschmacksverirrung in Serien, Musik oder sonst irgendwelchen Geschmacksrichtungen gehabt, aber oder ist es einfach nur ein Vorwurf, den ich jemand anderem mache, also indem ich sage, ja, der leidet an Geschmacksverirrung, mit anderen Worten, er trägt Scheiße. Kann es nicht alles sein? Nein, die Frage ist ja, worauf beziehe ich es, wenn ich es übersetze? Also nehme ich die Geschmacksverirrung im Sinne von, ich urteile über jemanden, dann kann ich auch einfach sagen, he's wearing shit. Oder he's listening to shit. Oder ist es quasi etwas, was ich über mich selbst sage? Dann ist es quasi in der Richtung unterwegs. Weißt du, worauf ich raus will? Ich weiß, also, worauf du hinaus willst. Was ein schöner brauche ich das Wort überhaupt im Englischen und in anderen Sprachen oder drücke ich damit eigentlich nie, ein Lästern aus, quasi? Also ich finde ja eigentlich, das Schöne ist ja, dass sich der Geschmack verirrt hat. Es unterstellt ja, dass man es eigentlich besser wüsste. Man hat sich nur halt verlaufen. Ja. Na gut, hau mal raus, was kommt denn noch? Kopfkino, Kummerspeck und Schnapsidee. Okay. Kummerspeck. Mhm. Kummerspeck ist, wenn du Frustfressen machst. Gemacht hast. Das ist ein Begriff, Frustfressen im Englischen. Bestimmt, irgendwas mit Ben & Jerry's. Also das ist die direkte Übersetzung. Ich glaube, das ist aus Bridget Jones oder sowas, dass man sich einen gemütlichen Sofaabend macht mit seinen beiden besten Freunden Ben und Jerry. Ja, aber ich überlege gerade, gibt es das? Eating in frustration. Also es ist schon wieder so eine Umschreibung, okay. Aber ja. Kummerspeck ist ja quasi das, was sich ansetzt, wenn du aus Frust gefressen hast. Ich glaube, die ist, wenn man in einem Lexikon unter Kummerspeck nachschaut, dann sieht man ein Bild von Helmut Kohl. Oder halt Bridget Jones. Kommt drauf an, ob es ein deutsches oder ein englisches Wörterbuch ist. Reef Bacon. Das klingt viel geiler. Ja, aber Grief Bacon klingt wie irgendwas, was man grillen kann. Hier wird übrigens vorgeschlagen, man könnte es auch aus dem Maltesischen übersetzen lassen. Kummerspeck, ein typisch maltesisches Wort. Ja. Kopfkino, okay, ja, okay. Finde ich witzig, dass diese Metapher, witzigerweise übrigens, dass du, wenn du es aus dem Englischen holst, gibt es ja auch ein Wort, das du quasi im Deutschen nicht treffen kannst, das ist der Mindfuck. Ja. Weil es ist weder der Gehirnfick noch der Geistfick oder der Gedankenfick oder der, so Mindfuck ist quasi was anderes, was ist witzig, was es im Deutschen nicht gibt. Und was war es? Kummerspeck, Kopfkino und Kikoka? Schnapsidee. Ah, Schnapsidee. Ja, okay. Was ja daran liegt, dass es nur im Deutschen Schnaps gibt. Ja, wobei die Schnapsidee entsteht ja quasi aus einer Bierlaune heraus. Nicht noch, notwendigerweise, dann, aber häufig. Weil du dann noch quasi ein Schnäppchen dazu, also ein Ringgedeck hattest. Ja, das passiert. Ja gut, in anderen Ländern wird nicht so viel gesoffen. Die liegen entweder direkt unterm Tisch oder sind Chorknaben. Deswegen gibt es nur im Deutschen die Schnapsidee. Das könnte durchaus sein, ja. Dann haben wir noch sturmfrei. Sturmfrei. Ja. Nur wegen der Wortwahl vermutlich, oder? Also nur wegen dieser skurrilen Wortwahl. Nee, ich würde tatsächlich sagen, dass das ein eigenes Wort hat. Also ich wüsste nicht, ob es eine also es gibt, ja klar, es gibt eine Übersetzung im Englischen, aber es ist ja my parents are not at home einfach. Und nicht I have sturmfrei. Also es wird hier übersetzt, sturmfreie Bude ist empty house. Wird hier übersetzt. Was ja nicht richtig ist. Naja, du hast halt keine Eltern da, dann ist es empty. Mit sturmfrei drückst du aus, dass keine Aufsichtspersonen anwesend sind. Ja, was eine Form von empty ist, oder? Nee, es ist ja, sind ja meistens, wenn du sturmfrei hast, sind ja meistens sehr viele Leute im Haus. Ja, dann wiederum, aber bis dahin ist es ein empty house. Bis dahin ist quasi auch kein Sicherheitsdienst, also keine Geborgenheit. Aber du bist trotzdem da, also es ist nicht empty. Ja. Aber ja, gut. Aber ich glaube, ich bin zu wenig in Amerika als Jugendlicher aufgewachsen, um da nicht irgendwie möglicherweise doch einen Fachbegriff zu kennen, den wir vielleicht gar nicht kennen. Ich vertraue einfach mal darauf aus, dass der entsprechende Volontär oder die Volontärin den Artikel richtig recherchiert hat. Ja, aber vielleicht sagen die amerikanischen Jugendlichen ja irgendwas Komisches. Ich mein, sie haben Agent Orange erfunden und haben jetzt einen Orangenmann als Präsident. Also vielleicht keine Ahnung. Vielleicht ist Code Orange quasi sturmfreie Bude oder Code Violet oder Code Purple. Who knows? Ja. Okay. Was war das zweite dann? Sturmfrei? Da bin ich gar nicht zugekommen. Aber ich habe noch die Torschlusspanik im Angebot. Torschlusspanik. Ja. Dafür haben die Amerikaner dann allerdings einen äquivalenten Begriff, den wir nicht haben. Der da wäre? Na, wie nennt man das, wenn wir in das Alter so 40, 45, 50 kommen und uns eine Harley-Davidson kaufen? Ah, du meinst die Midlife Crisis. Genau, die Midlife Crisis ist ein Begriff, den wir genommen haben. Aber das ist ja kein Äquivalent. Naja, nein, aber die Torschlusspanik kommt ja quasi vor der Midlife Crisis. Also während wir quasi noch das Ende des Machbaren erkennen, sehen die Amerikaner dann schon die Midlife Crisis. Also sie sind ja quasi schon so, okay, er hat seine Torschlusspanik hinter sich, er ist jetzt in der Midlife Crisis. Ja. Ja, das ist aber das Spannende. Du brauchst ja immer nur einen Begriff, wenn du etwas ausdrücken möchtest, wenn es etwas gibt, was du ausdrücken möchtest, wofür du einen Begriff brauchst. Also ja. Sowas wie Schadenfreude. Ja, die nicht auf meiner Liste ist. The pleasure of other people suffering of Missgeschick. Egal. Missgeschick ist wahrscheinlich auch ein Wort, das es nur im Deutschen gibt. German Missgeschick. The German Mischgeschick. Adolf Hitler, the German Mischgeschick. Ja, Fakt ist aber, ja, aber wie gesagt, das Witzige ist ja, deswegen gibt es ja so ganz viele englische Begriffe in der Computerei, weil die es halt einfach erfunden haben. Du hattest bis dahin ja gar nicht den Bedarf im Deutschen, darüber was zu sagen. Und als es dann mal da war, hat man einfach den amerikanischen Begriff genommen. Das ist auch so witzig. Wir sagen zu Social Media sagen wir ja soziale Netzwerke, was ja so nicht so ganz richtig ist, weil Social heißt ja eigentlich gesellschaftlich. Also und wir sagen aber soziale Netzwerke anstatt Gesellschaftsnetzwerke oder ja. Ja, der Social Begriff hat andere Konnotationen im Englischen, als er im Deutschen hat, ja. Ja. Genau. Was haben wir noch? Wir haben noch Verschlimmbessern. Und wir haben Vorfreude. Ja, warte, aber verschlimmbessern ist to improve to bad, quasi. Ja, okay, ja. Und was war das zweite? Vorfreude. Gut, die meisten haben, glaube ich, einfach keine Vorfreude im Rest der Welt. Die freuen sich einfach so. Der Deutsche hat halt keine Freude, der braucht seine Vorfreude. Genau. Ja, dafür hat er Weltschmerz. Ja, Weltschmerz, okay. Ja. Genau, Weltschmerz und dann ist der Zeitgeist schuld. Oh ja, der Zeitgeist. Zeitgeist ist auch ein schönes Wort. Oh, ja, witzigerweise habe ich das tatsächlich mal irgendwo in The German Zeitgeist. Da habe ich auch nur gedacht, ihr brauchtet bisher kein Wort, um den Zeitgeist auszudrücken? Ja, weil da ich glaube tatsächlich, das ist so ein kulturelles Ding. Der Amerikaner hat halt seinen Common Sense. Da ist nicht so viel Geschichte hin, dass man sich Gedanken drüber machen kann, dass der Common Sense sich irgendwann mal verändert. Na, der Engländer übersetzt der Zeitgeist jetzt ja wirklich mit Zeitgeist. Es ist, ja gut, die hatten 800 Jahre Empire oder sowas, da hat sich auch nichts geändert. Tja, okay, also die Übersetzung aus dem Wort Zeitgeist, Ding ist pre, after und meanwhile Empire. Magna Carta ist die Grenze von Empire und davor ist pre, danach ist Post. Genau. Und wir kennen halt den Zeitgeist, der ist halt immer da und es gibt ja auch den Weltgeist. Oh, ja, Hegel. Wurde der denn übersetzt wenigstens? Wie übersetzt der Engländer Weltgeist? Ich glaube tatsächlich, dass Hegel im deutschen World Original Spirit. Gelesen wird. World Spirit. Das bezweifle ich. Nee, das ist die Übersetzung, die er mir hier anbietet. Ich gebe ja nur in den Translator ein, was er mir übersetzen soll. Das Interessante ist, dass er bei Weltgeist tatsächlich die Übersetzung versucht. Bei Zeitgeist hat er den Begriff Zeitgeist. Also das ist auch so. Ja, gut. Also dass Weltgeist irgendwie bei Hegel eine Rolle spielt, das weiß Google nicht. Weltgeist hat bei Wikipedia einen Artikel, den es aber auch nur im Deutschen und auf Deutsch und auf Japanisch gibt. Den Artikel. Schön. Genau. Ja, Deutsch ist doch einfach eine schöne Sprache. Gut, jetzt haben wir ja wieder mal ganz, ganz, ganz viel Content geliefert in einer Folge, bei der wir am Anfang die Angst hatten, dass sie nur 10 Minuten dauern könnte. Du hattest die Angst. Dann habe ich gesagt, ich bereite was vor, damit du keine Angst haben musst. Ah ja, ja du hattest die Sorge. Ich hatte dann gesagt, naja, kriegen wir schon irgendwie rum. Judy, wir haben aber ganz viel über Sprache gesprochen. Demnächst sprechen wir dann mal wieder über Musik. Denn, ja, der ESC ist ja jetzt auch schon wieder in, du Scheiße, in der Nähe. Ja, es kommen noch ein paar Folgen und dann kommt aber schon der ESC. Das heißt, ich muss den jetzt nicht bis zum nächsten Mal vorbereiten. Nee, ich glaube nicht, aber... Gott sei Dank. Du sagst mir nochmal Bescheid, wenn doch, ne? Ach so. hör doch einfach schon, fang doch einfach schon mal an, ihn vorzubereiten, weil selbst wenn es in 4 Wochen ist, ist es schon ganz schön viel Arbeit. Ach was. Ja, Fakt ist auf alle Fälle, hast du schon reingehört in Baller? Ja, du hast mich dazu gezwungen. Okay, dann machen wir an dieser Stelle Folgendes. Ich sage an dieser Stelle Arrivederci, Adios, Vaya con Dios, Tschüsseldorf, San Francisco und so weiter. Und das Zeilenende gibt euch jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den ESC und gibt seine kleine Kritik zum deutschen Song Baller ab. Und mal gucken, vielleicht mache ich beim nächsten Mal den Bonustrack und spreche über Bada Bada Bashtu. Versing. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Verantwortlichen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ihr Wörterbuch nachgeschaut haben, um zu sehen, was Ballern so für Bedeutungen hat. Ciao.